Haben Sie einen guten Rechtsanwalt? Wenn er lügt, dann ist es meistens wahr, der alte Notar. Der alte Notar Bolamus muss weit über 90 sein, macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags sein Schöppchen Wein, liest immer noch seine Zeitung, die er seit jeher las, doch nur noch die Todesanzeigen, und er hat dabei seinen Spaß. Er kichert und kratzt sich in Greisenlust zwischen den Zehen. Zu leben, sagt er, das muss man eben verstehen. Zu leben, sagt er, das muss man eben verstehen. Ja, der alte Notar Bolamus, der kennt das richtige Rezept, wie man so alt wie er wird und immer noch weiterlebt. Und er sagt es am Stammtisch auch jedem, der es hören will. Das ist er, sagt er, alles ganz einfach mit Maß und mit Ziel. Und niemals verehrt es er irgendwas übertreiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Dann wird jedes Organ und alles in Ordnung bleiben. Ja, der alte Notar Bolamus hat so gelebt, wie er sagt. Hat ein bisschen geraucht und getrunken und ein bisschen von allem genascht, ein bisschen an allem genagt. Ein bisschen geschafft, ein bisschen gezeugt und ein bisschen Vermögen gemacht. Und manchmal ist er am Morgen sogar ein bisschen erschrocken erwacht. Ja, der alte Notar Bolamus hat nie was übertrieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Und darum ist er auch bis heute so gesund geblieben. Ja, der alte Notar Bolamus hat sich gut durch die Zeit gebracht, weil er war immer ein bisschen dafür und ein bisschen dagegen. Und er gab immer Acht. Nur Auschwitz, sagt er, das war dann doch ein bisschen zu viel. Und er zitiert seinen Wahlspruch, alles mit Maß und mit Ziel. Ja, sein Urteil war immer sehr abgewogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Und darum ist er auch bis heute um nichts betrogen. Ja, der alte Notar Bolamus muss heute weit über 90 sein. Macht täglich noch seinen Spaziergang, trinkt sonntags ein Schöppchen Wein. Und nehmen wir mal an, er kommt einmal dann doch zu dem, den er Herrgott nennt. Eine Mischung aus Christkind und Goethe und Landgerichtspräsident. Und dieser, der tät ihn schließlich auch noch belohnen. Mal ehrlich, Kumpanen, wer von uns möchte da wohnen? Mal ehrlich, Kumpanen, wer von uns möchte da wohnen? Schreibst du mir, schreibe ich dir, schreibst du auf Scholwehrpapier.